Vom Skinhead zu allem bereit, dem Stolz hier in dem Lande geweiht. Los, ein Stück Scheiße, lauf, lauf, lauf, denn sonst räumen wir hier richtig auf. Wir kommen der White Power, Rock'n'Roll, Band, wir kommen der White Power, Rock'n'Roll, Band, wir kommen der White Power, Rock'n'Roll, Band, mit einer alten Fahne, die jeder kennt. Wir werden überwacht durch die Polizei, doch unsere Gedanken sind immer noch frei. Macht weiter so, ihr kriegt uns in klein, weiter so, der Sieg wird unser sein. Hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, mit ner alten Fahne, wie jeder kennt. Deutsche sind böse, wie jeder weiß. Jahr für Jahr zahlen wir den Preis. Wenn eins der Schlachthof auf die Straßen eilt, weiß jeder heute, wird zurückgezahlt. Hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, mit ner alten Fahne, wie jeder kennt. Hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, mit ner alten Fahne, die jeder kennt. Wir kommen Skinheads einer neuen Zeit. Nach langem Warten wird das Land befreit. Alles in Ordnung, so soll es sein. Und jeder von euch stimmt nun mit uns ein. Hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, mit ner alten Fahne, die jeder kennt. Hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, hier kommt ne White Power, Rock'n'Roll Band, mit ner alten Fahne, die jeder kennt.